Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günther Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Shoegazing, ein spezielles Genre britischer Popmusik. Die große Zeit des Shoegazing, ich sagte es, waren die Jahre 91 und dann besonders 92, 93. Da dominierten die Shoegazing-Bands die alternative Szene in England. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass selbst My Bloody Valentine als eine der einflussreichsten Independent-Bands überhaupt und sozusagen als Götter aller Shoegazer kommerziell nie richtig erfolgreich war. Im Grunde genommen ist diese relativ kurze Shoegazer-Periode, was harte, sagt man ja, harte Plattenverkäufe angeht, ein Klacks gegenüber dem nächsten großen Ding, das sich damals anschloss, nämlich dem Britpop-Hype mit der ganzen Oasis versus Blur-Geschichte 94, 95. Da wurden dann ja richtig Platten bzw. CDs verkauft. Was Shoegazing anging, war man schon froh, wenn mal ein Album bis auf Platz 10 kam, wie eine Doppelgänger. So hieß das Curve-Album 1992. Curve, das waren Tony Holiday und Andy Garcia. Tony Holiday als Sängerin genoss zu der Zeit fast eine Art Pin-Up-Status. Kein Musikmagazin, keine Musikzeitschrift in England ohne ein Foto von ihr. Eben aus Doppelgänger das Stück Horrorhead. Curve klang oft so ein bisschen wie eine Art poppige My Bloody Valentine. Und deren Vorbild ist hier gleich genauso deutlich, ausnahmsweise mal nicht aus England, sondern aus den Vereinigten Staaten, aber auch aus dem goldenen Shoegazer-Jahr 1992. Drop 19s heißt die Band, ihr Album Delaware und ihr Lied Winona. Yeah. Der musikalische Schatten von My Bloody Valentine ist lang und liegt über vielen Stücken heute im Programm. Zuerst waren es Drop 19s, die zeigten, dass es auch damals schon hinüberschwappte von England, zum Beispiel in die Vereinigten Staaten. Danach aber wieder und in voller Übereinstimmung mit dem Titel unserer Sendung, Shoegazing, ein spezielles Genre britischer Popmusik. Chapter House, eine Band aus Reading, 1988 gegründet. Nach einer Reihe von EPs erschien 1991 schließlich ihr Debütalbum Whirlpool. Und da waren sie wieder, regelrechte Soundwände elektrischer Gitarren. Ein Merkmal der heute gespielten Musik. Eben produziert übrigens von Robin Guthrie, der von Cocteau Twins, die ja schon seit Beginn der 80er Jahre eine Art Vorläufer Shoegazer-Musik gemacht hatten. Aber erstmal wieder zurück ins Jahr 1991. Das sah auch noch ein weiteres Albumdebüt, nämlich das von Swerve Driver, einer Band aus Oxford, die dann aber in London ihre Basis hatte. Sie waren rockiger, härter als die meisten anderen Shoegazer-Bands jener Jahre. Vorbilder, also wieder eher Dinosaur Jr. als zum Beispiel Cocteau Twins. Aber sie passen insgesamt schon gut in dieses Genre. Das erste Swerve Driver Album hieß Race, hier daraus Rave Down. Nach Swerve Driver eben Bleach, die kam aus Ipswich, gehörten mehr zur zweiten Reihe der Shoegazer-Bands, also längst nicht so populär wie gleich zum Beispiel Ride. Killing Time, das ist der Titel des Debütalbums von Bleach 1992, das Stück hieß Shotgun. 1992 war ja auch das Jahr von Ride, sehr erfolgreicher LP Going Blank Again. Am Ende der ersten Stunde habe ich etwas daraus gespielt. Schon 2 Jahre vorher erschien ihr Debütalbum Nowhere, also noch vor der großen Shoegazer-Zeit. Aber wie My Bloody Valentine oder auch Lush waren Ride Wegbereiter für solche Klänge und solche Stücke. Sie haben sich nicht an irgendeinen vermeintlichen Trend drangehängt, sondern ragen meiner Meinung nach in ihrer Eigenständigkeit etwas heraus. Nicht so wie die einzigartigen My Bloody Valentine, aber doch schon so, dass ich denke, dass es angemessen ist, von allen 3 angesprochenen Bands, also MBV, My Bloody Valentine, Lush und Ride, jeweils 2 Titel heute im Programm zu haben. Aus dem Nowhere-Album von Ride hier Dreams Burn Down. Mit Dreams Burn Down aus ihrem Nowhere-Album von 1990. Bis zum Split Mitte der 90er Jahre gehörten sie zu den beliebtesten englischen Gitarrenbands. Auch noch nach dem Shoegazing-Boom 91 bis 93 machten sie erfolgreich weiter. Nun zählten sie plötzlich mit zu den sogenannten Britpop-Bands, aber das ist ja sowieso mehr das Problem der Presse und der Musikkritik, die oft unabhängig von der tatsächlichen Musik in bestimmte Stile einordnen, in Schubladen stecken, wo vorne der Trend der Saison draufsteht. Und was dann gestern noch unter Shoegazing lief, ist heute schon Britpop. Bei Ride lief das so. Und lustigerweise hat einer von ihnen, Andy Bell, dann ja auch später bei Oasis angeheuert. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Jetzt wieder Musik, eine Art Shoegazing-Pop spielten Muse aus London von ihrem Album XYZ oder Englisch XYZ, auch 1992 bei uns Don't Bring Me Down. Back home. Now I Oh, Nach den weniger bekannten Moos eben noch einmal Lush. Und die gehörten in den frühen 90er Jahren schon zu den populärsten englischen Indie-Bands. Eben Superblast aus ihrem Debütalbum Spooky. Das wurde von Robin Guthrie produziert. Ich habe ihn vorhin schon einmal kurz erwähnt als quasi Ahnherrn des Shoegazing mit seiner Band, seinem Projekt Cocteau Twins seit 1982. Zusammen mit der Sängerin Elizabeth Fraser und später als Dritten mit Simon Raymond. Vom zweiten Cocteau Twins Album Head of Heels, spiele ich gleich Musette and Dreams. Da wird ziemlich schnell klar, dass all die Shoegazing-Bands nicht vom Himmel gefallen sind und aus dem Nichts kamen, sondern Vorläufer hatten. Neben Cocteau Twins zum Beispiel als andere Traditionslinie US-Bands wie Sonic Youth, Husker Du oder Dinosaur Jr. Oder zum Beispiel auch The Jesus and Mary Chain aus Schottland, die ja schon Mitte der 80er Jahre ganz heftigen Gitarrennoise mit süßen Melodien verbanden. Hier aber jetzt Cocteau Twins anno 1983. We'll be right back. Nach den Vorläufern Cocteau Twins, natürlich vom Album Head Over Heels, eben mit My Bloody Valentine noch einmal die, wenn man so will, Könige des Shoegazing. 1991 erschien ihr Album Loveless, eben daraus das Anfangsstück Only Shallow. Dieses Loveless-Album wurde von der Kritik einhellig als Meisterwerk gefeiert. In England verkaufte es sich auch ganz passabel, aber bei weitem nicht so, um ihrer Plattenfirma die immensen Produktionskosten wieder reinzuholen. So um die $500.000 soll Loveless gekostet haben. Erst 1994 erholte sich das Creation-Label wieder mit Oasis. My Bloody Valentine unterschrieben inzwischen bei Island, aber kassierten Vorschuss, bauten sich ein Studio, aber bis heute gibt es kein neues Album. Kopf der Band, Kevin Shields, soll im Laufe der Jahre mehrfach ganze Alben fertiggestellt und wieder gelöscht haben. Ab und zu taucht er mal wieder auf, als Remixer oder mal bei Primal Scream oder zum Beispiel auf dem Soundtrack zum Film Lost in Translation von Sofia Coppola. Aber wenigstens haben wir die beiden großartigen My Bloody Valentine-Alben Isn't Anything und Loveless. Und all die Bands drumherum und in ihrem Bann, die wir heute im Soundcheck gehört haben. Shoegazing, weil der Blick bei Live-Konzerten eher nach unten auf die vielen Effektgeräte ging, um den richtigen Gitarren-Noise zu produzieren, als nach vorne ins Publikum. Und Jahre später wird sowas, kann sowas etwas digital generiert, gesampelt, nachgeahmt werden. Zum Beispiel hier beim Gitarrprojekt des Michael Lückner. Damit geht diese Sendung zu Ende. Aus dem Studio verabschiedet sich Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht.